Der Frühling kommt und lässt uns wieder hoffen, entgegen jeglicher Vernunft. Die Zukunft, sie erscheint uns wieder offen, und alle Schläge, die im Winter uns getroffen, verblassen vor des Lebens Wiederkunft.